Da auch der Herzog von Österreich wegen böhmischer Sorgen dem Heereszug fernbleibt, zieht zur Verstärkung für den Kaiser nur ein bescheidenes Aufgebot über den Lukmania-Pass nach Italien. Friedrich wendet sich mit ungefähr 4000 Mann gegen die an Zahl dreifach überlegenen Städter und unterliegt bei Legnano nach anfänglichem Erfolge 1176. Die Kraft des deutschen Stoßes hat sich schließlich an den zäh verteidigten Fahnenwagen der Mailänder gebrochen. Nur Reste retten sich nach Pavia, der Kaiser selber kann erst einige Tage später zu seinem Heer stoßen. Wieder folgt ein Schiedsspruch der Cremonesen. Friedrich will Alessandria als Bundesfestung anerkennen und verlangt nur die Trennung vom Papste, was aber die übermütigen Städter versagen. Dafür tritt Cremona endgültig zu ihm über. Dieser aber, der den Doppelkrieg im Norden mit den Lombarden, im Süden mit den Normannen, die zu dem Papst stehen, los sein will, knüpft mit Alexander an, der, durch den langen Krieg zum alten Mann geworden, das Bedürfnis hat, nach Rom zurückzukehren und mit dem Kaiser in Frieden zu leben. In Anagni kommt es zu einem Vorfrieden, in welchem Friedrich gegen Lösung aus dem Kirchenbann den Gegenpapst fallen lässt. Alexander erkennt die während des Schismas in Deutschland erfolgten Besetzungen an, wodurch der Einfluss des Reiches auf die deutsche Kirche gewahrt bleibt. Die von Heinrich dem Löwen eingesetzten Bischöfe fallen nicht unter diese Anerkennung. Haupthärten des Abkommens sind, dass der Kaiser den Kirchenstaat als unabhängig anerkennen und die mathildischen Güter dem Papst zurückgeben muss. Dafür aber soll dieser den Frieden mit den lombardischen Städten vermitteln. Als der Papst nur einen 6-jährigen Waffenstillstand erreicht, stimmt der Kaiser erst gegen Zugeständnisse Alexanders zu. Nachdem die Vorverhandlungen durch die Erzbischöfe Christian und Wichmann geführt wurden, treffen sich die beiden Häupter persönlich in Venedig 1177. Peinlich ist, dass der Kaiser hier dem Papst die sichtbare Huldigung des Fußkusses erweist, die dieser mit dem Friedenskuss erwidert. Dafür aber hat der Staufer auch manches erreicht. Bei Rechtsstreitigkeiten soll ein Schiedsgericht entscheiden, man erklärt, sich gegenseitig das entzogene Besitztum zurückgeben zu wollen, aber der Kaiser behält die mathildischen Güter in der Hand. Mit den Städten ist der Waffenstillstand perfekt geworden, mit den Normannen wird eine Waffenruhe auf 15 Jahre abgeschlossen. Wenn auch der Papst in dem großen Kampfe seine Unabhängigkeit bewahrt hat, so kann der Kaiser doch mit Befriedigung auf die ehrenvolle Beendigung des Streites blicken. Nur mit kaiserlicher Hilfe ist Alexander imstande, nach Rom zurückzukehren. Er bleibt fortan dem Kaiser gegenüber nachgiebig, was ihm gewiss schwere Gewissensbedenken bereitet, denn Friedrich steht nach wie vor mit seinen Ministerialien mächtig in Mittelitalien da und von einer Rückgabe der Güter der Mathilde ist nicht mehr die Rede. Auf der Rückkehr in die Heimat lässt sich der Rotbart zur stärkeren Betonung der Reichsrechte in Arles die Krone von Burgund aufs Haupt setzen. Nun wirkt sich seine Macht stärker aus und wehe dem, der hier den Frieden bricht. In Speyer stellt sich bei Friedrich sein welfischer Vetter Heinrich ein und klagt über Feindseligkeiten seiner Gegner. Der Kaiser verweist den einstigen Freund auf den Rechtsweg. Mit schweren Klagen erscheinen die Fürsten auf dem Tag, den Heinrich zur Klärung für den Jänner 1179 nach Worms ausgeschrieben hat. Sie klagen den trotzigen Heinrich des Landfriedensbruches, einer auch des Hochverrates an. Der Angeklagte macht es ihnen leicht, denn er hat sich der Ladung des Kaisers versagt. Auch auf einem zweiten Gerichtstage zu Magdeburg erscheint er nicht. In einer letzten Aussprache zwischen Kaiser und Herzog bietet Friedrich dem Vetter eine Bereinigung der Angelegenheit gegen eine Geldbuße von 5000 Mark Silber an. Aber der unbesonnene Welfe trotzt weiter. Seiner eigensüchtigen Natur ist es unmöglich, kostbares Gut als Sühne zu bezahlen, da er gerne nimmt, aber ungerne gibt, wie sich in der Angelegenheit seines Oheims Welf gezeigt hat, dem er seine schwäbischen Güter um ein Butterbrot aus der Hand pressen wollte, bis der Kaiser, überlegen eingreifend, mit dem alten Manne durchaus anständig das Geschäft selber machte. Der Löwe kann dem Hohenstaufen nicht vergessen, dass dieser, auch ein Neffe des alten Welf, ihm die fetten Bissen weggeschnappt hat. Solche Verblendung aber muss zusammenbrechen, trotz der ungeheuren Macht Heinrichs. Friedrich lässt ihn, da er auch auf eine neue Ladung nicht erscheint, fallen. Auf dem Tag von Kania bei Goslar wird er geächtet, als überwiesen durch seine Abwesenheit und darum verurteilt als Friedensbrecher und Hochverräter. Im Jänner 1180 werden ihm seine Herzogtümer abgesprochen. Auf einen Tag zu Gelnhausen erfolgt die Vergebung seiner Lehen. Von Sachsen werden der Kölner und der Paderborner Sprengel abgetrennt und diese Gebiete als Herzogtum Westfalen dem Erzbischof von Köln übertragen. Das Herzogtum Sachsen, nun auf den alten billungschen Umfang und die alten Wendenmarken beschränkt, wird Bernhard, einem Sohne Albrechts, übergeben. Bayern aber kommt an den treuen Otto von Wittelsbach, doch wird bei dieser Gelegenheit das Herzogtum Steiermark abgetrennt und dem Grafen von Andex verliehen. In seiner norddeutschen Machtstellung hofft der in die Aberacht erklärte trotzige Heinrich, sich behaupten zu können. Es bleibt bei der Hoffnung. Mit überlegener Kraft und Sicherheit erscheint der Kaiser im Norden. Er ruft die Feinde des Welfen auf, und das sind viele, die Acht zu vollziehen. Heinrich wird in die feste Stade zurückgeworfen. Der Kaiser aber belagert und erobert Lübeck, das er zur Reichsstadt erklärt. Als Stade fällt, ist der Löwe am Ende seiner Kraft. Seine Freunde haben ihn verlassen, der König von England hat die erwartete Hilfe nicht gewährt. Es ist zu Erfurt, wo sich am 27. November 1181 der Tiefgestürzte seinem Freunde und Helfer von einst, dem Herrn des Reichs, dem er die Treue gebrochen, zu Füßen wirft. Der Kaiser begnadigt ihn in vollendet gütiger, großherziger Weise. Er gibt ihm sogar seine Güter Braunschweig und Lüneburg wieder zurück. Heinrich wird nur gezwungen, Deutschland auf mindestens 3 Jahre zu verlassen. So begibt sich der Welfe zu Beginn des Jahres 1182 an den Hof seiner englischen Verwandten in die Normandie. Mit beispielloser Überlegenheit hat der Hohenstaufe das gewaltige Machtgebilde im damaligen Deutschland zertrümmert. Er hat den eigensüchtigen Herzog, dessen Hilfeverweigerung mitten im Kriege schuld war an dem Verlust der Schlacht von Legnano und damit an der Verkümmerung der Reichspläne in Italien und auch an der Demütigung vor dem Papste, zu Boden geworfen, ohne der Vollstrecker persönlicher Rache zu sein, über allem stehend, was geschehen, wiederum der Kaiser nur, der niemals stirbt. Er hat dem Rabellen nicht allein das verwirkte Leben geschenkt, er hat ihm den Familienbesitz gerettet und damit das Weiterleben des Hauses, wofür die Welfen allerdings den Hohenstaufen übel gedankt haben. Das Reich ist vor der schon fast vollzogenen Aufsprengung durch die Welfenmacht von Friedrich bewahrt worden. Allerdings wurde damit der Norden in Trümmer geschlagen, territorial unselig versplittert, so dass er bis zur preußischen Staatsbildung geradezu außerhalb der deutschen Entscheidungen stand oder in Teilen, wie Hansa oder Ritterorden, ein völliges Sonderleben führte. Das mächtige Sachsen fehlt fortan, das alte Stammesherzogtum ist tot. Die Vorwärtsbewegung nach Osten verläuft sich. Der Däne Waldemar bringt Pommern und Mecklenburg unter seine Oberherrschaft. So ist die deutsche Kolonisation gehemmt und um die schönsten Aussichten gebracht. Entscheidend für die Beurteilung des Verhältnisses zwischen Kaiser und Welfen ist, dass dieser Friedrich die Hilfe verweigerte, nicht wegen dessen uferloser Süd- und Kaiserpolitik, nicht auch aus zwingenden Gründen, die ihn im Norden festgehalten hätten, sondern nur, weil der Welfe Goslar haben wollte, das ihm der Kaiser schon aus Charaktergründen versagte. Die Wahrheit ist, dass der Staufer von seinem Vetter bescheidenst und wahrhaft selten Hilfe forderte, dieser aber sie im Augenblicke der Gefahr des Reiches versagte. Die Einheit des Reiches ist zum Schaden für das Ausreifen der deutschen Weltstellung, die damals real vorhanden war, wie auch zum Schaden der deutschen Kolonisation im Slawenlande durch Heinrich den Löwen zerstört worden. Man mag die deutsche Kaiserpolitik beurteilen, wie immer möglich. Man kommt nicht darüber hinweg, dass der Löwe nicht nach höheren Gesichtspunkten handelte, sondern eigensüchtig, nur auf den eigenen Vorteil gedacht.